Er glaubt also an Jesus Christus? Er glaubt an Jesus Christus. Wie? Wie? Ach, Entschuldigung. Ja, also, er glaubt. Er glaubt fanatisch. Fanatisch, das ist faszinierend. Faszinierend. Nein, so meinte ich das nicht. Er glaubt fanatisch. Fanatisch. Ja, das ist schlecht. Auch in der Religion muss man ein bisschen modifizieren. Religion ist für alle Damen und Signore. Für alle. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir befürworten eine gewisse Linie des Ausgleichs und der Entspannung. Selbstverständlich. Eminenz. Der Pfarrer Wurmbrand in einem freien Land vor einem Tribunal stehend. Es ist ein sehr angenehmes Tribunal. Der Pfarrer Wurmbrand hat schlimmere, fürchterlichere, fürchterlichste Tribunale erlebt. Der Pfarrer Wurmbrand also wird zur unbequemen Person. Er ist ein Gesandter Christi, aber er ist kein Geschickter, er ist kein Diplomat. Wer sagt, dass er in Rumänien war, muss mir sagen, in welchem rumänischen Gefängnis er war. Ein Christ will ja Jesus begegnen und Jesus hat seine Adresse in Rumänien gegeben. Er sagt, ich war im Gefängnis. Und du hast mich nicht besucht. Wer geht in Rumänien oder in Bulgarien oder in Russland, wenn er hinkommt, zu den Gefangenen oder zu ihren Familien, zu den Märtyrern, um sie zu fragen? Man geht zu offiziellen Kirchenleitern, die Handlanger der Kommunisten sind und die dir dann alles vorlügen können. Die Kirche, das ist nicht der Dom auf dem großen Platz. Das ist nicht das kleine Gebäude am Anger. Das ist nicht das Ding, was uns morgens mit ihrem penetranten Geläute aufweckt. Das ist die Institution Kirche. Diese Institution muss auf einmal mit Pastor Wurmbrand rechnen. Die Kirche, die Institution, rechnet in Äonen. Das hat sie schon immer getan. Das hat sie groß und unangreifbar gemacht. Pfarrer Wurmbrand aber rechnet jede Minute. Jede Sekunde rechnet er der Kirche, der ganzen Menschheit vor, die seine Glaubensgenossen da drüben, jenseits des eisernen Vorhangs, für Christus leiden. Es ist eine äußerst ungewöhnliche Rechnung. Es ist eine fatale Rechnung für die vorsichtig sondierende, behutsam lavierende Kirche. Aber lieber Herr Pastor, ich war selbst drüben, Gottesdienste jede Menge. Was wollen Sie denn? Es gehen ja Russlandfahrer und kommen zurück und sagen, ich habe dies gesehen, eine baptistische Kirche und eine orthodoxe Kirche und ich habe dies gehört und das gehört und die. Das alles ist doch nicht wichtig. Wie geht es deinem Bruder? Okay, Pastor. Sie zweifeln das alles an, was unsere Herren sagen, was die Kirche sagt. Es waren einige Herren drüben. Die sagen das und Sie sagen das. Wir können Ihnen die Dokumente präsentieren. Aus der Sowjetpresse, ich habe gefoltert für Christus und die Sowjetheiligen und mehrere Bücher veröffentlicht, mit Dokumenten aus der Sowjetpresse. Und dort werdet ihr deutsche Namen finden. Scholle. Man versteht nicht? Kommen Sie doch bitte näher. Ja, also dort gibt es deutsche Namen. Im März, also vorigen Monat, wurde der deutsche Scholle, das ist ein Name, vor Gericht gebracht für Verbreitung von religiöser Literatur. Grünwald, Hartfeld, Klaassen, Sie werden das doch sofort erkennen, das sind deutsche Namen. Und diese Deutschen sind im Gefängnis, weil sie ihren Glauben bekennen. Wir haben den Bericht aus der Sowjetpresse. Die Kommunisten Russlands, sie sind jetzt ein bisschen zerstritten mit den Kommunisten Chinas. Und die sprechen darüber, wie man in den Gefängnissen Chinas Gefangene verstümmelt. Und zwischen diesen sind so viele Christen. Man schindet sie lebendig und man zeigt Stücke ihrer Haut vor ihren Augen, um sie dazu zu bringen. Das Verhör des Untersuchungsausschusses ist abgeschlossen. Das Verhör ist abgeschlossen. Pastor Richard Wurmbrand ist von der freien Welt akzeptiert. Warum? Er ist akzeptiert, genügt es nicht? Das Kreuz, Richard. Richard Wurmbrand. Wie schwer ist das Kreuz? Man hatte ihn geschlagen, gefoltert. Man hatte ihm geraten, abzusagen, seinem Ziel, für Christus da zu sein. Er war aber nie bereit. Er hat seine Peiniger oftmals hingewiesen, dass auch über ihnen die Hand Gottes steht und sie einst vor Gott zu Gericht stehen werden und sich verantworten werden müssen über alle Dinge, die sie an Christen tun. Also, Richard Wurmbrand ist akzeptiert. Ist er das? Natürlich, er darf. Er darf. Er darf in den USA bleiben. Er ist akzeptiert. Es ist kein Wunder, dass die Kommunisten die Aussagen dieses Mannes fürchten. Aber seine eigentliche Tragödie ist, dass auch einige Christen mit diesen gemeinsame Sache machen. Sehr geehrter Herr Wurmbrand, in Beantwortung Ihres Briefes vom 14.10.68 können wir Ihnen nur mitteilen, dass uns zurzeit keine Namen von Christen, die wegen ihres Glaubens in kommunistischen Ländern verhaftet oder interniert sind, bekannt sind. Wir hörten wohl vor einigen Jahren davon, dass Menschen, bei denen man im Haus Bibeln fand oder die ihre Kinder christlich unterweisen ließen, verhaftet wurden. Doch so viel uns bekannt ist, sind diese Einzelfälle wieder herausgekommen. Zurzeit sind ja auch, wenn auch in sehr begrenztem Ausmaß, wieder Gottesdienste zugelassen. Besucher aus der Sowjetunion berichteten, dass auch Laien sich ungestört zu Sing- und Betgottesdiensten in Privathäusern treffen dürfen. Das schließt aber nicht aus, dass nach wie vor das Christentum durch atheistische Organisationen mit allen Mitteln bekämpft wird. Wenn Sie Näheres über diesen Kampf erfahren wollen, raten wir Ihnen, sich an das Institut zur Erforschung der UdSSR zu wenden. Hochachtungsvoll, Bischof. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Kein Kommentar.